So, ach, muss ich jetzt auch läuft sagen? Nee, ich will euch ja nicht nachmachen. Ich stecke das jetzt mal in die Tasche. So, ich habe jetzt das Harz. Oh, hier ist glatt. Hat so leicht geschneit. Ganz dünne Schneeschicht hier. Ja, leichter Schnee. Ich hasse es wie die Pest, aber es hilft nichts. Das wird es leider auch nicht ändern. Ja, Heike ist im Moment schwierig zu ertragen. Die muss ein Referat machen. Und da darf ich nicht in der Nähe sein. Das ist nicht gut. Ich werde jetzt mal einen kleinen Testlauf hier speziell nur für dich machen, mein lieber Thomas. Nein, ich weiß nicht. Thomas, ja, aber Tom auch. Nädler, kann ich gar nichts mit anfangen. Irgendwie ist Sandmann doch für mich das einzig Wahre. So, die Leute halten mich auch für bescheuert, weil ich jetzt hier mit Kopfhörern im Ohr rumlaufe und vor mich hin sabbel. Und jetzt fing es auch an zu schneien. Das heißt, du wirst das jetzt unter erschwerten Bedingungen feststellen. Ich habe mir die Angewohnheit, mir diese Ohrhörer mal ab und zu festzudrücken und nicht dabei daran zu denken, dass die ja im Moment aufnehmen. Naja, du siehst, ich muss noch lernen. Jetzt fängt das auch noch wieder an zu schneien leicht. Das ist glatt wie Otter. Jetzt muss ich mal eben ruhig sein, damit man mich nicht einsperrt. Moment, ich melde mich gleich wieder. Was hat er jetzt gemacht? Oh, falscher Knopf. Naja, auch mit dem Ding übe ich. Oh, das ist glatt wie Holy. Die Fußwege sind auch noch nicht gestreut natürlich. Kannst dir vorstellen, wie das dann aussieht hier draußen. Ganz hauchdünne Schneedecke. Es taut gleichzeitig. Der Boden ist noch gefroren. Super. Macht so richtig Spaß. Cashen ist im Moment echt ein bisschen schwierig. Ja, guck mir immer noch hinterher. Naja. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen erschwerte Bedingung. Weil das Wetter so schlecht ist und ich meine Mikros ja hier nicht gleich in Asche auflösen lassen will, die waren teuer genug, das Ding, mache ich jetzt meine Ohrklappen rüber. Ich habe so eine Art russische Feldwildmütze und glaub mir, die ist wirklich warm, aber auch dicht. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch. Ich schicke dir das, egal wie die Qualität auch wird. Die Einstellung habe ich so vorgenommen, wie wir besprochen haben. Und laufe jetzt hier einfach mal das winterliche Neuwunsdorf. So ein bisschen kleinen Waldweg hier hoch, wo man nicht ganz so sieht, dass ich hier vor mich hin blabbel. Und mal gucken, was bei rauskommt. Ist ja für mich auch gleich spannend. Wie gesagt, die Einstellungen sind, ja, wie wir vorhin so besprochen haben. Ja, was habe ich jetzt noch Wichtiges zu sagen? Ohne Text bringt dir die Aufnahme ja nun wirklich nicht so viel. Ich könnte ich nochmal euren Podcast loben, na? Das habe ich eigentlich schon genug getan. Das wisst ihr ja auch so, dass ich da immer gerne bei bin. Ja, den Limiter habe ich übrigens angestellt. Den General Limiter. Oh, muss ich mal aufpassen. In meiner Mütze sind hier so zwei Metallbügel. Die klappern so ein bisschen vor sich hin. Ja, da muss ich mir ja nochmal was überlegen bei Gelegenheit. Also wenn du ab und zu was Metallisches hörst, das sind die Metallbügel der Mütze. Die werde ich mal zusammenkleben demnächst. Ich hoffe, man hört mich überhaupt und es schabbert nicht die ganze Zeit, weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung habe, wie das Ding reagiert. Ja, was wollte ich noch? Ach so, was ich jetzt mittlerweile rausgefunden habe. Ich betreibe das Mikro im Moment nicht in höchster Qualität, sondern am Mikrofoneingang. Denn ich habe mir das alles schön durchgelesen. Das Gebinsel macht mich ja selbst. Ich muss mal wieder hoch machen, die Mütze schneit ja kaum noch. Achso, andere Seite auch. So. Die Qualität soll ja noch besser sein, wenn man an diesen OKM-Kopfhörer auch noch dieses A3 was ist das? Vorverstärkergerät anschließt, das ich habe, aber im Moment nicht nutze. Weil das einfach noch so ein Bloppen dann ja im Kabel mehr wäre. Nein, Beim H2 gibt es so eine hübsche Option, an der kann man das einstellen, dass der Mikrofoneingang mit Saft versorgt wird. Ich vermute mal, das wird natürlich das H2 schneller leer lutschen, aber AA-Batterien sind, glaube ich, für keinen Geocacher ein wirkliches Problem. Die hat man ja nun immer in Mengen dabei. Also die Straße, musst du dir vorstellen, steht hier völlig unter Wasser. Ist nämlich schön abgetaut, läuft aber andererseits nicht ab, weil es natürlich der Boden noch gefroren ist. Also es ist hier echt die Hölle im Moment. So schön mich das, so mich das gefreut hat mit dem Tauen, so sehr befürchte ich jetzt das nachfolgende Frost. Erstmal fährst du denn hier wie über Huppel und Stein. Ja. Naja, mal sehen, wie es morgens wird. Leider wird es ja nicht weiter tauen offensichtlich. Deswegen hört dieses Rotzwetter bald auf. Ich will endlich wieder cachen richtig und nicht immer nur ein, zwei so Trallis, die man gerade so machen kann, sondern richtig schön Multi mal wieder, was bei dem Wetter ja kaum geht. Ja, was habe ich sonst noch? Ich hoffe, euch geht es da gut. Man hörte immer nur, dass MacPom ja richtig was vom Winter abgekriegt hat. Ich meine, wir haben schon viel hier für unsere Verhältnisse. Aber bei euch soll es ja noch viel schlimmer sein. Ich hoffe, das hat euch da nicht zu sehr getroffen. Wieder das Pusten, ey. Das ist unglaublich. Ich kann wirklich 20 Kilometer laufen. Das belastet mich auch kaum. Aber wie, es geht so 1% bergauf, dann hechle ich wie ein Scheintoter. Und jetzt gehen wir hier nämlich den Vossberg hoch. Der, einer der höchsten Berge noch auf Soft. Ich schätze mal bestimmt 30 Meter. Aber eine lange, lange Steigung. Hier ist mal, hier probiert man mal aus, wer es schafft, mit dem Fahrrad bis oben hinzukommen und abzusteigen. Das ist gar nicht so einfach hier. Puh. Ja, wie gesagt, wunderschön weiß. Der Winter hat uns immer noch in seinen Fängen. Jetzt ist es hier auch richtig schön. Ich gehe hier natürlich Mutterseelen alleine. Auf halb durchgefrorener, halb aufgetauter Straße. Da kann ich gut verstehen, dass hier kein anderer geht. Ach was, bevor ich es vergesse, ich soll auch unbedingt von Heike grüßen. Aber ich glaube, selbst wo wir uns kennen, habe ich jetzt, glaube ich, genug gefaselt. Wenn ich jetzt noch mehr erzähle, dann schläfst du mir dann noch im Gerät ein. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Außerdem wollte ich dir ja keine 200 MB-Datei zur Verfügung stellen. Ich muss sowieso erstmal gucken, wo ich die Datei denn überhaupt parke. Ich werde sie dann auch mal versuchen, mit Audi Acity umzuwandeln. Nachbearbeitung werde ich nicht machen, weil ich eh nicht weiß, wie das geht. Aber wäre ja auch Blödsinn, dann hättest du ja nicht das Original. Und wenn du einen Hörgenuss haben willst und wissen willst, wie die Mikros sind, ich drehe mich um, ey, das ist mir hier echt zu viel Schnee. Und wenn du wissen willst, wie die Mikros sind, brauchst du das Original. Das wirst du von mir kriegen. Ja, jetzt muss ich hier erstmal nochmal strullern. Das zeichne ich dann nicht mehr mit auf. Da sind die Mikros zu gut, das will man ja auch nicht. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Dem Abba natürlich auch und dem Rehwald und alle anderen Kameraden aus Schwerin. Schönen Gruß auch an die Familie, die ja immer aufgrund der Geocacher doch mal immer ein Stück auf dich verzichten muss. Ja, dass es hier noch viele, viele Podcasts macht und alles Gute. Und bevor ich jetzt hier ganz zuschleim, mache ich jetzt hier dann lieber aus, wenn ich das auf diesem riesigen Gerät doch die Austaste für